sauce is up and the guests are gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Also, es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flinger Nord von und mit Sam Hoppestedt und Catalamonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppestedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo, Kata. Wie waren denn deine Ostertage? Beziehungsweise, wie ist es dir seit Karfreitag ergangen? Da fragst du, schauen wir doch an. Oh. Wie? Was? Ostern war sehr schön, aber ringsherum war es weniger prickelnd. Also ich habe euch ja erzählt, zuerst habe ich mir mein Handy geklaut und dann habe ich mir ein neues bestellt, was man dann ja so macht. Ne? Mhm. Ohne Handy ist man ja nichts mehr. Aber dann stellt sich nach einem circa sechsstündigen Einrichten des Handys heraus, dass der Lautsprecher im Handy defekt ist. Hurra! Hurra! Kaputt! Ja, ich also gleich wieder alles zusammengepackt, habe auch gleich eine Retour geschickt bekommen, war alles sehr nett. Bin dann am Samstag zur Post, aber die Post hat nicht mehr bis 14 Uhr auf, so wie ich gedacht habe, sondern nur bis 13 Uhr. Also musste ich noch etwas auf... Das ist der Fortschritt, das ist Rationalisierung. So bin ich dann... Ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen. Ja, ich bin dann am Montag also nochmal zur Post. Und zwar am Montag, wo also nichts los war. Mhm. War 11:30 Uhr. Aber die Schlange von der Hauptpost... Am Bahnhof, die war fast wieder bis nach draußen. Ja, hat die ist ja jetzt auch woanders, ne? Und ja, kleiner. Ja, ja, klar, viel kleiner. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also habe ich das Paket hier in Rath in der Nähe von unserem Studio abgegeben und da funktioniert die DHL, die Post. Super. Und zwar hervorragend. Aber deshalb siehst du doch nicht aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, oder? Nein. Vergangene Woche musst du dann zusätzlich noch mein Auto zur Inspektion und zum TÜV und zwar das zum... Das ist irgendwas mit Speck, ne? Ja, ja, natürlich. Und zwar zum Fachhändler nach Neuss. Und zurück wollte ich dann aus verkehrstechnischen Gründen mit der S-Bahn ab Neuss-Süd. Aber, wie ich dann feststellen musste, die Haltestelle der S-Bahn in Neuss-Süd ist zurzeit geschlossen. Also, habe ich mir gedacht, tu mal was für deinen dicken Bauch. Dann bin ich also zu Fuß zum Neusser Hauptbahnhof. Das sind schon ein paar hundert Meter halt eben. Das ist ein gutes Stück. Ja, das ist ein gutes Stück. Ja, und wie ich da ankomme, fällt der Regio zum Düsseldorfer Hauptbahnhof aus. Bin ich mit der S-Bahn gefahren. Und im Düsseldorfer Hauptbahnhof wollte ich dann weiter mit der S6 nach Rath. Da hieß es, die S-Bahn hat aufgrund einer betriebsbedingten Störung 10 Minuten Verspätung. Ja, ja, die 10 Minuten Verspätung, die kenne ich. Ja, also das jetzt zum Thema ehemals, ja, wie soll ich sagen, Betriebe im Staatsbesitz. Da habe ich schon gedacht, naja, den gebe ich mal so vom Service her die Note 4. Und hätte jetzt gedacht, nach der Privatisierung wird alles besser. Nur mal so zwischendurch, habe ich gedacht. Aber bei DHL fluppt es ja sowieso, vor allen Dingen, was die Daten von irgendwelchen Privatpersonen an politische Parteien wiedergibt, ne? Habe ich die Tage gelesen. Naja, gut, okay. Das haben die immer so gemacht. Hatten ist ja auch nicht so weiter gemacht, schlimm. Hat niemand drüber gesprochen. Viel schlimmer war dann am Samstagmorgen, also Kar-Samstag, geht mein PC in die Knie. Und nach einem der zahlreichen Updates für Windows 10 wollte er wirklich überhaupt gar nicht mehr starten. Ja. Alle, ihr wisst alle, dass ich ein PC-Experte bin und wirklich alles weiß. Aber alle Tricks haben nichts genutzt. Und dazu kam die externe Platte, wo ich mein Backup drauf hatte. Die war dann gleich auch noch kaputt. Geh weg von mir. Von alleine? Früher nannte man sowas die Seuche. Ja, die Seuche. Nichtsdestotrotz hört ihr jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Und heute eben, weil der PC kaputt ist, aus gegebenem Anlass, also ein Best-of. Ein Special. Genau, das ist ich. Please don't mind me asking if it's all the same. To me it's my life, to you it's a game. Where is the game in all of this pain? Let her light shine on me. Thank you. Space. meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Dann nehme ich lieber Hackmack. Hunkmuck. Heckmack. Hackmack. Heckmack. Hunkmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Hunkmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah! Herbert, warum ziehst du denn nicht das weiße Hemd an? Menze, ich gehe zu meiner ersten heiligen Kommunion, wa? Ja, aber findest du nicht, dass das Hawaii-Hemd zu kräftige Farben hat? Das hält mir jung, Martha. Nicht, dass sie sich für, dass sie dich nachher für Magnum halten, Herbert. Du alle Schrippe! Guten Tag! Guten Tag, Herr Schrapnell. Das ist mein Kollege Petrowski. Mein Name ist Matratze. Guten Tag. Ja, guten Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Das mache ich doch glatt, wa? Herr Schrapnell, Sie haben sich ja hier auf eine Stelle als Sachbearbeiter beworben. Jawohl, ja. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Na, ich wollte mir verbessern insgesamt, wa? Ja, was wissen Sie denn über die Rheinisch-Westfälische Versicherungsanstalt? Dass Sie ein großes Unternehmen mit viel Holzvorräte sind, wa? Sie meinen unsere Kapitalstärke. Ja, genau. Aber das ist doch bekannt, dass die Versicherungen auf dem Geld sitzen, wa? Sieht man doch auch an den ganzen Palästen, wie jetzt... Also in Ihren Unterlagen steht, bleiben Sie ganz ruhig, in Ihren Unterlagen steht, dass Sie Maurer gelernt haben. Jo, das ist korrekt. Ich wollte ein gutes Fundament haben. Mm. Aber ich habe denn Eigeninitiative bewiesen und auf dem zweiten Bildungsweg viel mit dem PC gelernt. Aha, und was sind denn da Ihre besonderen Kenntnisse? Also, ich spiele ausgesprochen gerne Solitär. Solitär? Und was beherrschen Sie noch? Also, von meiner Frau, der Martha, habe ich zu Weihnachten Action Devil Part 2 bekommen. Ich nehme an, das ist ein Schreibprogramm, richtig? Nee, das ist doch ein Flipper. Wie echt Kinders. Wenn man da beispielsweise ein Kaltgetränk in die Tastatur kippt, dann tilt der auch gleich. Und das kennen Sie nicht? Sie wollen mir hochnehmen, wa? Also, Herr Schrapnell, nennen Sie uns doch mal den Unterschied zwischen einer Versicherungsaktiengesellschaft und einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Da kann ich Ihnen Folgendes zu sagen. Ich achte meine Frau. Mm. Und das beruht auf Jenseitigkeit. Das wollten Sie doch hören, wa? Naja. Ich habe mir nämlich sorgfältig auf das Gespräch vorbereitet. Ja, also Sie haben hier in Ihrem Abschlusszeugnis ja auch in Deutsch eine 4. Und in Mathematik auch. Aber das ist 30 Jahre her. Nennen Sie uns doch trotzdem einmal den Grund dafür, das würde mich schon interessieren. Naja, da war so eine aus der Zone. Die hatten sie nach der Republikfrucht zu mir gesetzt, die Ostruse. Hm. Also, die hatten ihr Sicht, als ob sie in Pankow mehrmals vor der Laterne gelaufen ist. Ah, aber Bene und Jochen hat die, vor allen Dingen, wenn sie mir unter der Bank Bitte, also Herr Schrapnell, ersparen Sie uns die Einzelheiten. Sagen Sie uns doch mal, was Sie tun, wenn Sie sich mit den Kollegen nicht vertragen. Also das gibt es nicht. Ich gebe gleich zu Anfang eine Kiste Schultheiß aus. Aber das Bier kennt ihr hier im Rheinland nicht. Ihr habt ja nur so eine olle Plörre, die zur Martha passt. Nennt sich alt, wa? Also so kommen Sie mit Ihren Kollegen, klar? Na, wenn das nicht geht, dann gehe ich mit dem Kollegen mal ganz kurz vor die Tür. Wenn ihr mir denn nicht flugs den Radiergummi wiedergibt, dann pelle ich dem einer. Also so lösen Sie Ihre Probleme mit der Faust? Nur mit der flachen Hand. Aber das ist ganz selten. Das kann ich der Flüsternbube, der Schrezeski. Den müssten Sie mal sehen. Das ist ein anderes Kaliber. Der fragt nicht lang. Heile Ritzke, Herr Kapitän. Ja, eine letzte Frage, Herr Schrapnell, und dann sind wir auch schon fertig, oder? Da, eine Frage. Wie sehen Sie sich selber? Also, ich bin hilfsbereit. Flexibel und wenn man mir was in einem ordentlichen Ton sagt, dann mach ich das auch. Immer eine Sache von jedem und nehmen, wa? Was lassen Sie denn so rüberwachsen an Ihr Halt? Denn überleg ich mir das nochmal. Ja, also ganz ehrlich, Herr Schrapnell, Sie sind für diese Stelle ganz offensichtlich überqualifiziert. Das tut uns natürlich schrecklich leid. Es soll mir nun nicht auf den 50er ankommen, Sie haben doch gehört, was meine Kollegin gesagt hat. Du bist wohl hier der Zilpzalp, wa? Unauffällig und also. Immer dasselbe plappern. Kannst dir im Südpark bewundern, direkt bei die Frösche. Die können doch auch nur immer quaken. Herr Petrowski, holen Sie doch bitte den Ordnungsdienst. Was? Was? Ordnungsdienst? Aber vorher hänge ich hier noch schnell ein paar Bilder ab. Schnell, Herr Petrowski, machen Sie schon. Ich bin schon unterwegs. Ich mache euch alle fertig. Und, Herbert, wie war es? Ach, lasst mir in Ruhe. Die haben mir gesteckt, ich wäre überqualifiziert. Demnächst sehe ich ohne Brille. Weißt du, Martha? Das macht den Gesichtsausdruck zu intelligent. Ach Mensch, ich hätte mich an deiner Stelle auch vorher rasiert und nicht die Schlangenlederstiefel angezogen. Dafür bist du mittlerweile einfach zu dick. Und das Hawaii... Mit sowas ist der Jünter von der Lippe berühmt geworden. Der heißt aber Jürgen. Du alle Schrippe. Ach Herbert. Wonderful Radio London. Whoopee.

Take your money maker. Beat those bad men up. Cause it's time to jump, jump. That's the rhythm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum heutigen unterhaltsamen Abendprogramm des ZRD. Nach der Tagesschau folgt das unterhaltsame Wirtschaftsmagazin Parkett. Wir informieren Sie über Treuhanddumping und geben Ihnen auf vielfachen Wunsch wertvolle Steuertipps. Dann ist es mal wieder soweit. Halten Sie sich gut fest, denn wir laden Sie ein zu unserer volkstümlichen Hitparade mit Manuel und Manuela, heute mit vielen Stars. Es folgt die Wiederholung der Lottoziehung vom 28. September 1985. Lassen Sie sich im Anschluss daran von Klaus Rohrbruch noch einmal umfassend in den Tagesthemen informieren. Für unsere Nachtschwärmer halten wir ein besonderes Schmankerl bereit. Freuen Sie sich auf Ingmar Bergmans Das Schweigen, das wir Ihnen zum ersten Mal in der schwedischen Originalversion mit deutschen Untertiteln zeigen. Und sollte es noch später werden, dann freuen Sie sich auf die Wiederholung der spannenden Krimiserie Der Kommissar, natürlich im Mono und Schwarz-Weiß. Wir weisen aber darauf hin, dass dieser Film erst für Zuschauer ab 18 Jahre geeignet ist, die bereits den Führerschein mit den Klassen 1 und 3 besitzen. Hey! Hey, hallo, was machen Sie da mit der Fernbedienung? Sie können doch nicht einfach umschalten. Doch, Sie haben richtig gewählt, hier bei Profox Sat TL 1, denn wir haben mal wieder ein paar Knaller für Sie. Sie vermissen das Dschungelcamp? Kein Problem. Kommen Sie zum Insektenfressen mit Monika. Unsere Experten aus dem fernen Asien zeigen Ihnen, wie Ihnen garantiert ein festliches Drei-Gänge-Menü gelingt, mit dem Sie die ganze Familie überraschen können. Gleich zu Anfang zaubert Li Gong eine erfrischende Fliegenbeinsuppe mit einem Spritzer Zitrone. Wir informieren Sie kurz über das Geschehen am Tage, bevor es mit neuen Folgen von Augenzeugenvideo weitergeht. Heute, ein Eifersuchtsdrama im Gerichtssaal von Richterin Barbara Salaikum. Seien Sie diesmal live mit dabei, wenn der arbeitslose 22-jährige Hartz-IV-Empfänger Fritz Öklecki aus Wuppertal live seinen Nebenbuhler mit einem Küchenmesser niederstreckt. Auch die Fallschirmspringer kommen auf ihre Kosten. Was ursprünglich als Demonstrationsvideo dienen sollte, wurde nun zum spannenden Moment des Schicksals. Der Betroffene trug den Camcorder übrigens selbst am Körper. Bitte entschuldigen Sie deshalb die schlechte Tonqualität. Dieses Video können Sie sich übrigens auf unserer Seite ichbinfertig.com noch bis morgen kostenlos herunterladen. Abgerundet wird die Sendung durch den Beitrag eines beherzten Baggerführers, vor dessen Augen ein 10-jähriger Junge im Kies des benachbarten Baggersees versank. Unter Lebensgefahr gelang es dem Mann, diesen Vorgang geistesgegenwärtig mit dem Handy festzuhalten. Zur später Stunde unsere romantische Ecke für alle jung gebliebenen Nachtschwärmer. Bleiben Sie nicht alleine bei Lass jucken, Kumpel, Teil 3 und Emanuela, feuchte Träume im Seniorenschloss. Aber nun erst einmal nach einer kurzen Unterbrechung wartet Carina mit 3 brandheißen Themen auf Sie. Ich habe mit dem Freund meiner Mutter zusammen Pudding gegessen. Was soll ich nur machen? Mein Stiefbruder verbrennt heimlich seine Slips. Soll ich den Kontakt abbrechen? Und meine Schwägerin ist auf einem Auge blind. Soll ich ihr heimlich auch noch das andere ausstechen? Natürlich wieder mit unseren Experten. Und jetzt geht's nach einer kleinen Unterbrechung gleich weiter. Wonderful Radio London. Whoopee. Jeder zweite Glatzenträger wacht nachts auf und stellt sich die Frage: Was soll ich nur tun, wenn mir die Haare nach innen wachsen? Das kommt davon, wenn Sie billigen Bonawachs aus dem Discounter nehmen. Nehmen Sie nur Spritzo Klar mit Extrakten aus der Tablettengurke. Wir fragten unseren Experten Dr. Klonk. Kann die Tablettengurke vorzeitiges Aufwachen verhindern? In der Tat. Sie sehen das an dieser Kurve. Das ist der Beweis. Spritzo Klar. Jetzt auch zum Einführen für unterwegs oder als Pumpspray. Aber, Sie werden doch nicht schon bis 1000 zählen, wenn ich das nicht mache. It's smooth sailing with the highly successful sound. A wonderful Radio London. We can see past the passel of lies of the fashion view, and that flashy disguise just renews each ruse that the industry tries. And oh boy, that I can